Das ist die Reihe. Das ist die Reihe. Okay. Ist aber wurscht. Muss ich jetzt leider akzeptieren, so schwer es mir fällt. Sorry. Ich habe schon mit ein bisschen besseren Zeitplan. Ja. Ich bin keine Reporterin. Also ich bin keine Reporterin. Ach so, aber es hat fast so was gehört, gell? Ja. Jetzt sind sie alle weg. Echt? Okay. Dann sage ich danke und für dich. So, bitteschön, grüße dich. Ich hätte gerne ein Viertel Spinat. Ein Viertel Spinat, da hat es gesagt, kein Dreisteck mehr drin. Kistel ist auch noch was drin. Ja. Und das magst du auch? 1,20, haben wir 2,40? Von der roten Bitte. Bete, von den gekochten. Jetzt warte mal. Das ja, tun wir jetzt nicht am Spinat drauf, weil sonst ist der Spinat so 4 Euro für die Bete. Und das tun wir Seebrat. Ist gescheiter. Weil sonst batzen wir das. Und er ist so jung. Haben wir 2,40. Ja, der passt für den Salat. Danke. 2,40. 2,40 ist 3 und 2 ist 5. Noch 5 habe ich einer gegeben, gell? Danke für mich. Und da ist alles drin. Dankeschön, auf Wiedersehen. Für die Anna, danke. Kann ich sagen? Ah, Ich hätte gerne einen Sekt zum Tee trinken. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft ist, aber momentan so. Ich hoffe, dass das wieder wird. Was kriegt? Oh, nein, ist gut, ja. Richtig gemütlicher Moment. Danke. Danke. 80 Cent. Und so eine kleine. So was? Ja. Rote Zwiebel haben wir das schon? Nein. Haben wir noch nicht. So. Jetzt einmal die rote Zwiebel. Jetzt muss ich auch fragen. Rundlänglich muss man das. Eben die lange da, aber große. So, und dann unten Ja. Okay.